Achtes Kapitel. De gustibus non est disputandum. Das heißt, man lasse eines anderen Mannes Steckenpferd ungeschoren. Und ich kann wohl sagen, ich vergreife mich auch selten daran. Es würde mich auch nicht fein kleiden, wenn ich schon im Grunde Ihr Freund nicht wäre, weil ich zu gewissen Zeiten und Mondwandlungen selbst ein Geiger und Maler bin, nachdem ich die Fliege sticht. Sie mögen es gerne wissen, dass ich mir selbst ein paar Klepper halte, auf welchen ich gar nicht verstohlenerweise eins ums andere sehr oft spazieren reite, ob ich gleich zu meiner Schande, muss ich es gestehen, zuweilen wohl einen weiteren Ritt tue, als es ein weiser Mann für völlig recht halten möchte. Aber es ist auch wahr, dass ich kein weiser Mann bin und noch dazu ein Sterblicher von so geringer Bedeutung in der Welt, dass es wenig darauf ankommt, was ich tue. Und deswegen lasse ich auch gern 5 Grad sein, lasse mich auch nicht sonderlich aus meiner Fassung bringen, wenn ich solche große Herren und vornehmen Personen, als hier folgen, zum Beispiel Mylord A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R und so weiter, samt und sonders alle in einer Reihe auf ihren verschiedenen Pferden sehe, einige mit großen Steigbügeln, die in einem preislich ernsthaften Schritte daherreiten, andere hingegen bis ans Kinn aufgeschürzt mit einer Peitsche im Maule trottieren und prunken dahin, als ob es so viele kleine Teufel wären, die lauter hypothekarische Verschreibungen zwischen den Beinen hätten und als ob es einige darauf angelegt hätten, den Hals zu brechen. Desto besser, pflege ich bei mir selbst zu sagen, denn wenn es zum Ärgsten käme, so wird die Welt schon wissen, gar vortrefflich, ohne sie zurechtzukommen. Und im Übrigen, naja, Glück auf den Weg, lass sie meinetwegen immer fortreiten. Ich will sie nicht aufhalten, denn wenn auch ihre Gnaden noch heute Abend absäßen, so kann man doch 10 gegen 1 wetten, dass manche von ihnen noch vor der Morgen früh um die Hälfte schlechter beritten sein würden. Nicht einer von diesen Vorfällen, also kann meiner Ruhe Abbruch tun. Aber einen gibt es, der, ich gestehe es, mich aus der Fassung bringt, und das ist der, wenn ich jemand sehe, der zu großen Taten geboren ist und, was ihm noch mehr zur Ehre gereicht, dessen Natur ihn beständig zu guten Taten antreibt, wenn ich so jemand sehe wie Sie, Mylord, dessen Grundsätze und Betragen ebenso erhaben und edel sind als seine Geburt und denen eben deswegen eine verderbte Welt nicht einen Augenblick missen kann, wenn ich so einen reiten sehe, Mylord, und ist auch nur eine Minute über die Zeit, die ihm die Liebe zu meinem Vaterland vorgeschrieben oder meine Sorgfalt für seinen Ruhm gewünscht hätte, so ist alle meine Philosophie zu Ende, Mylord, und in der ersten Aufwallung gerechten Eifers wünsche ich das Steckenpferd und seine ganze Brüderschaft zum Herrn Urian. Dazu nachstehendes Schreiben. Mylord, ich behaupte, dass dieses eine Dedikation sei, ob sie gleich in den 3 wesentlichen Dingen der Materie, der Form und des Orts ihre Besonderheiten hat. Ich bitte also, nehmen Sie es dafür an und erlauben Sie mir, dass ich solche mit der ehrfurchtsvollsten Ergebenheit zu Eurer Lordschaft Füßen legen darf, wenn Sie eben zu Fuße sind, welche Sie sein können, wenn Sie wollen. Und das ist, Mylord, so oft, als es nötig ist, und ich will hinzusetzen, auch zu den besten Zwecken. Ich habe die Ehre zu beharren, Mylord, Eurer Lordschaft, ganz gehorsamster, treu ergebenster und untertänigster Diener, Tristram Shandy.